Am nächsten Tag ging ich zu Tempo und wurde wieder eingestellt. Ich hatte nicht die Absicht, längerfristig für Mrs. Frobisher zu arbeiten, wollte mich jedoch in einem Anstellungsverhältnis befinden, wenn die Polizei auftauchte. Pearson saß im Hinterzimmer, Diane auch. Im Fernsehen lief eine Talkshow. Diane schenkte mir ein schiefes Lächeln. »Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde«, sagte sie. Pearson las Zeitung. Sie lag in Einzelteilen um seine Schuhe verstreut. Er warf einen Blick auf mich und widmete sich wieder der Lektüre. »Du bist also wieder da«, sagte ich zu Diane. »Du ja auch«, sagte sie. »Hast du dich mit Elgin doch nicht verstanden?« »Anfangs schon, dann nicht mehr. Er wurde recht merkwürdig, als das mit seinen Experimenten nicht so richtig geklappt hat.« »Dann wären wir also wieder hier. Alle Wege führen zu Tempo.« Mrs. Frobisher kam herein. »Wer übernimmt eine eidesstattliche Aussage bei Brune und Cathcart?« Ohne auf eine Antwort zu warten, deutete sie auf eine neue, mir unbekannte Kollegin. »Du, Janelle, zack, zack!« Pearson hatte den Lokalteil bereits gelesen. Ich hob ihn auf. Unten auf der ersten Seite stand ein Artikel mit der Überschrift »Mann aus Castle Rock stirbt bei Gasexplosion am Dark Score Lake«. Man gehe von einem Unfall aus, wolle einen Selbstmord aber nicht ausschließen, hieß es da. Aufgrund der schweren Regenfälle habe sich das Feuer nicht ausbreiten können. »Ach du Scheiße, mein Ex-Boss ist gestorben«, sagte ich und reichte Diane die Seiten. Sie las den Bericht. »Oh, da hast du ja noch mal Glück gehabt. Kam er dir denn lebensmüde vor?« Darüber musste ich nachdenken. Uff, keine Ahnung. Am nächsten Tag war ich im Gericht beschäftigt. Als ich nach Feierabend in meine Pension zurückkehrte, warteten im Eingangsbereich bereits zwei Polizisten auf mich. Einer trug Uniform, der andere war Detective in Zivil. Sie stellten sich vor und fragten, wie lange ich für Elgin gearbeitet hätte. »Etwa einen Monat«, sagte ich und erzählte ihnen, was ich Diane erzählt hatte. Elgin wurde allmählich Dinky Dow, weil seine Experimente nicht so verliefen, wie er es sich vorgestellt hatte. Deswegen hatte ich mich vom Acker gemacht. Ja, ich hatte im Gästehaus gewohnt, war aber gleich nach der Kündigung ausgezogen. Nein, ich war nicht dabei, als das Haus in die Luft flog. Sie wollten wissen, ob mir ein Mann namens Burton Devereaux bekannt sei. Den Namen hätte ich schon einmal gehört, sagte ich. Er hätte auf Elgins Probandenliste gestanden, aber begegnet sei ich ihm nie. Der Detective gab mir seine Visitenkarte und bat mich, ihn anzurufen, wenn mir noch etwas einfalle. Ich versprach es ihm und fragte ihn, ob sich Elgin womöglich umgebracht habe. »Wenn es so wäre, Mr. Davis, würde Sie das überraschen?« »Nicht besonders.« »Er hat den Gasherd aufgedreht, außerdem haben wir ein geschmolzenes Metallfeuerzeug in den Trümmern der Küche gefunden. Wonach sieht das Ihrer Meinung nach wohl aus?« Meiner Meinung nach hätte sich ein cleverer Detective wohl gefragt, wie das Sippo in die Küche kam, wo Elgins Leichnam doch auf der Probandencouch im Speisezimmer gelegen hatte, aber so clever war er wohl nicht. Ich blieb bis September bei Tempo, dann kündigte ich wieder und fuhr ohne bestimmten Grund nach Nebraska. Dort heuerte ich als Aushilfsarbeiter auf einer Farm an, einer von diesen riesigen Agrarfabriken. Der Vorarbeiter hat mich da behalten, nachdem die Ernte vorbei war, und hier bin ich nun. Draußen tobt ein Blizzard, die Interstate 80 ist gesperrt, ich sitze an meinem Schreibtisch und denke an Galaxien über Galaxien. Gleich werde ich das Notizbuch hier vor mir schließen und das Licht ausschalten und zu Bett gehen. Der Wind wird mich in den Schlaf singen. Manchmal träume ich vom Dschungel und von den Schreien brennender Männer, manchmal von brennenden Frauen und Kindern. »Nantu«, schreien sie, »Nantu, Nantu!« Das sind die schönen Träume, ob man's glauben mag oder nicht. In meinen Albträumen stehe ich vor einem roten Haus mit einer grünen Tür. Die Tür ist nicht abgeschlossen, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich das Haus eines Tages betreten und in der Tür zum Wohnzimmer auf die Knie gehen werde. »Nantu«, werde ich schreien, »Nantu!« Doch in diesem letzten Traum wird es keinen Erbarmen geben. Nicht für mich. In Gedenken an Cormac McCarthy und Evangeline Walton.